Hallo, Freunde. Manche von euch fragen sich sicher, warum ich hier sitze und Daniel erst kommt, wenn ich schon angefangen habe. Tja, weil er zuerst darüber gehen muss, um YouTube einzuschalten. Das ist der Grund. Technisch könnten wir das ändern, wenn wir wollten. Wir könnten den Laptop näher zu uns holen. Aber so ist es auch okay. Gut, euch zu sehen. Ich freue mich, wieder hier mit euch zu sein. Ich bin begeistert über 2023. Ich bin auch begeistert über 2024. Ich bin begeistert über den Rest meines Lebens. Und ich bin begeistert über die Ewigkeit. Seht ihr, wie gut das Leben ist? Gestern haben wir mehrere Nachrichten aus der deutschsprachigen Welt erhalten über die unvorstellbaren Wunder, die in einem unserer prophetischen Lives geschehen sind. Ein Mann wurde an seinem Knie geheilt aus der Schweiz. Und er überprüfte sein Wunder in den Schweizer Alpen beim Skifahren vor 2 Tagen. Und er ist geheilt. Jesus ist also wunderbar und er tut großartige Dinge auf der ganzen Welt. Ich werde euch etwas erzählen und dann fangen wir an. Ich denke, ich habe es schon erwähnt. Auf jeden Fall habe ich es unseren Leuten im Mentoring schon erzählt. Dass ich am 1. Januar in Österreich aufgewacht bin. And I had a very, very strange experience. Und ich hatte ein sehr seltsames Erlebnis. I had this strong sense that anything that distracts me from Jesus, I need to just get it removed from my life. Ich hatte dieses starke Empfinden, dass ich alles, was mich von Jesus ablenkt, aus meinem Leben entfernen muss. You know, the very first moment of the year when I woke up, this is what was very strong in my spirit. Im allerersten Moment dieses Jahres, als ich aufwachte, war dies sehr stark in meinem Geist. Abide in me and me in you. Bleib in mir und ich in dir. Bleib in mir und ich in dir. Reinhard, the only thing you need to worry about is to abide in me. Reinhard, das Einzige, worüber du dir Gedanken machen musst, ist, in mir zu bleiben. So I said, what does it mean? Also fragte ich, was bedeutet das? You know, and then I started to think, are there anything that distracts me from abiding in Jesus? Und dann begann ich zu überlegen, gibt es irgendetwas, das mich davon ablenkt, in Jesus zu bleiben? And I realized there is one thing. Und ich erkannte, dass es eine Sache gibt. And that is the news. Und das sind die Nachrichten. You know, I was never a guy who liked to read the news. Ich war noch nie ein Mensch, der gerne die Nachrichten gelesen hat. I read the headlines. Ich las die Überschriften. Just to have an idea what's happening in the world. Einfach um einen Überblick zu haben, was in der Welt geschieht. But I'm telling you, for me, I just knew that it's one of the things that can draw me away from Jesus and change my focus. Doch ich sage euch, ich wusste einfach, dass dies eine Sache ist, die mich von Jesus wegziehen und meinen Fokus ändern konnte. So here's what I said. Also sagte ich Folgendes. Okay, Jesus. I will not listen to any news. Ich werde keine Nachrichten mehr anhören. I will not watch any. Ich werde keine anschauen. I will not read any. Ich werde keine lesen. And if people try to tell me, I will tell them, please don't tell me. Und wenn Menschen versuchen, es mir zu erzählen, sage ich, bitte erzähle es mir nicht. So if you wouldn't ask me today what's going on in the world, I wouldn't know. Wenn du mich heute fragen würdest, was in der Welt geschieht, dann würde ich es nicht wissen. I don't know if there's still a war in the Ukraine. I really, honestly have no idea. Ich weiß nicht, ob es immer noch einen Krieg in der Ukraine gibt. Ich habe ehrlich keine Ahnung. I don't know what's going on politically here in my country, Brazil. Ich weiß nicht, was gerade hier in meinem Land Brasilien passiert. Do you know? Weißt du was? I don't remember last time my heart has been at such incredible peace. Ich kann mich nicht erinnern, wann mein Herz das letzte Mal in so einem unglaublichen Frieden war. I thought, if I really do this, then I'm gonna miss out from knowing what's happening. My God, I'm so happy. Ich dachte, wenn ich das wirklich tue, dann werde ich verpassen, was gerade geschieht. Aber oh mein Gott, ich bin so glücklich. People tell me right now this is happening in Brazil. I just gotta E-Mail from Austria to telling me what's happening in Brazil. I said, I don't want to. Menschen sagen mir, Rainer, dies und das geschieht in Brasilien. Ich habe gerade erst eine E-Mail aus Österreich bekommen, in dem mir jemand erzählen wollte, was in Brasilien passiert, und ich will es nicht hören. Aber Rainer, ist das wirklich wahr? Ich sagte, ich weiß es nicht. I don't know what's true. Ich weiß wirklich nicht, was wahr ist. No, I'm just more than ever realized, stay close to Jesus, stay close to Jesus, stay close to Jesus. Ich erkenne mehr denn je, bleib nah an Jesus, bleib nah an Jesus, bleib nah an Jesus. It's the only thing that will take us safely through the years ahead. Das ist das Einzige, was uns sicher durch die kommenden Jahre bringen wird. You know, knowing what's going on in this world is not going to bring you safely through the future. Wenn wir wissen, was in dieser Welt geschieht, bringt uns das nicht sicher durch die Zukunft. Staying close to Jesus is going to take you through any crisis. Doch nah an Jesus bleiben wird dich durch jede Krise führen. So I've determined more than ever, I'm going to abide in him, live in him, breathe him, drink him, eat him. Deshalb bin ich entschlossener denn je, dass ich in ihm bleibe, in ihm lebe, ich ihn trinke und ich ihn esse. What I want to do the rest of my life. Das will ich für den Rest meines Lebens tun. Live in my own little world with Jesus. Ich lebe in meiner eigenen kleinen Welt mit Jesus. That's where I can help the rest of the world really true. Das ist der Ort, von dem aus ich dem Rest der Welt wirklich durchhelfen kann. Actually, I'm going to continue in John 17. Ich werde nun tatsächlich mit Johannes 17 weitermachen. Just two Wednesdays, we did John 17. An den letzten beiden Mittwochen haben wir Johannes 17 gemacht. Last time we finished with the thought, you know, that we are in this world, but we are not of this world. Das letzte Mal haben wir mit dem Gedanken aufgehört, dass wir in dieser Welt sind, aber wir sind nicht von dieser Welt. We continued with the thought in verse 16, for they no longer belong to this world any more than I do. Wir machen mit dem Gedanken in Vers 16 weiter, denn sie gehören nicht länger zu dieser Welt genauso wenig wie ich. And we know very well that Jesus didn't belong to this world. Und wir wissen alle sehr gut, dass Jesus nie zu dieser Welt gehört. So you don't belong to this world no more than he ever did. Du gehörst also genauso wenig zu dieser Welt, wie er jemals dazu gehörte. If you really think about the application and the effect of this truth. Denk mal nur über die Anwendung und die Auswirkungen dieser Wahrheit nach. Let's talk about one thing that everybody thinks. Sprechen wir mal über eine Sache, über die jeder nachdenkt. Geld. It's really interesting to handle money. I've tried to get rid of all of mine, but I can't. Es ist wirklich interessant, mit Geld umzugehen. Ich versuchte, mein ganzes Geld loszuwerden, aber ich schaffte es nicht. Debbie said, wow, it's called sowing and reaping. The more you give, the more you get. Und Debbie sagte, tja, das nennt man Säen und Ernten. Je mehr du gibst, desto mehr bekommst du. So I took everything out of hand, give everything away, and then it multiplies. So what do you do? Ich habe alles abgehoben und weggegeben, und dann hat es sich vermehrt. Was soll ich noch tun? It's a really cool life. Das ist ein wirklich cooles Leben. Let's talk a little bit about money and this world. Also sprechen wir ein bisschen über Geld und diese Welt. Wenn du Teil dieser Welt bist, musst du schwitzen, um Geld zu verdienen. That's very clear. Das ist ganz klar. That's what this world does. Das tut diese Welt. More strategy, more work, more effort. Mehr Strategien, mehr Arbeit, mehr Anstrengung. So what did Jesus do? Was tat Jesus? Er sagte, Füchse haben Höhlen und Vögel haben Nester, aber ich habe keinen Ort. Und dann ernährte er Tausende und Abertausende Menschen. Was tat er? Danke, Vater. Und da war Versorgung für Tausende Menschen in seinen Händen. See, if you live in this world, you sweat. Siehst du, wenn du in dieser Welt lebst, dann schwitzt du. Live like Jesus, if you refuse to be part of the system of this world, you don't sweat. Wenn du so wie Jesus lebst und dich weigerst, Teil des Systems dieser Welt zu sein, schwitzt du nicht. Every area of your life. In jedem Bereich deines Lebens. Peace. Friede. If you want peace in this world, you've got to fight to make sure that all the circumstances are perfect. Wenn du Friede in dieser Welt haben möchtest, musst du kämpfen, bis alle Umstände perfekt sind. So all Jesus said. In John 14. Doch Jesus sagte in Johannes 14, well, John actually said, yeah. Ja, Johannes sagt es auch. They both said it. Jesus said it and then Paul, John repeated it. Jesus sagte es und Johannes wiederholte es. Siehst du, jetzt habe ich auch noch Paulus eingeschoben. So, look what Jesus said in John 14. Also schau, was Jesus in Johannes 14 sagte. He said in the 17th verse, Peace I give to you, my peace I leave unto you. Er sagte in Vers 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. And then look what he says. Und schau, was er dann sagt. Not as the world gives. Nicht wie die Welt gibt. Think about it. Denk darüber nach. Wenn du also noch im System dieser Welt lebst, dann musst du Frieden auf die Weise bekommen, die ihn die Welt gibt. Und er hat einen sehr hohen Preis. What's the peace that this world gives? Was ist der Friede, den diese Welt gibt? I call it fake peace. Ich nenne ihn falschen Frieden. It is peace dependent on circumstances. Es ist ein Friede, der von Umständen abhängt. Circumstances are not right, your peace is out the window. Wenn die Umstände nicht stimmen, ist dein Friede futsch. Wenn du im System dieser Welt lebst, dann musst du dich mit diesem Frieden abfinden. But if you say, Jesus, you yourself said that I'm no more part of the system than you were, so I will not be part of the system. Aber wenn du sagst, Jesus, du hast selbst gesagt, dass ich nicht mehr Teil dieses Systems bin, genauso wenig wie du, also werde ich nicht mehr Teil des Systems sein. You know what's gonna happen? Weißt du, was dann passiert? You will have peace like he did. Du wirst den Frieden haben, den er hat. Wenn sie versuchen, dich zu töten, gehst du einfach durch die Menge davon. My hour hasn't come yet. Nobody can kill me. Du sagst, meine Stunde ist noch nicht gekommen, niemand kann mich töten. That's what he did. Das hat er getan. When there was a boat and the storm, that everybody was scared that they're going to get killed, he was sound asleep. Als ein Boot im Sturm war und alle Angst hatten, dass sie ertrinken würden, schlief er tief und fest. So you have to remember. Du musst dich erinnern. If you refuse to listen to Jesus, wenn du dich weigerst, auf Jesus zu hören, der dir gesagt hat, dass du nicht mehr Teil des Systems dieser Welt bist, genauso wenig wie er, and if you make yourself part of this system, und wenn du dich selbst zu einem Teil dieses Systems machst, you have to live with the consequences. Dann musst du mit den Konsequenzen leben. You're still going to heaven if you're Christian. Du wirst immer noch in den Himmel kommen, wenn du Christ bist. You just have to live with the consequences of your choice. Du musst nur mit den Konsequenzen deiner Entscheidung leben. Now you are dominated by a system called world. Dann wirst du durch das System namens Welt dominiert. Ich sage dir, ich werde viel lieber von einem System namens Reich Gottes dominiert. It's such a beautiful life. Das ist so ein wunderschönes Leben. I've decided this year that I'm going to become a mystic. Ich habe dieses Jahr entschieden, dass ich ein Mystiker werde. I think I'm already a little bit. Ich denke, dass ich das schon ein kleines bisschen bin. Ich lerne, es mehr zu sein. I'm gonna hide myself away in Jesus. Ich werde mich in Jesus verbergen. Like never before. Wie nie zuvor. I'm assured, let's live close to his heart. Die Zeit ist kurz, also lasst uns nah an seinem Herzen leben. So look, after he says that, you know, in verse 16, that we are no more part of the system than he is. Also schau, nachdem er in Vers 16 sagte, dass wir genauso wenig Teil des Systems sind wie er. Look what he says. Schau, was er dann sagt. I have commissioned them in verse 18 to represent me just as you commissioned me to represent you. In Vers 18, ich habe sie beauftragt, mich zu repräsentieren, genauso wie du mich beauftragt hast, dich zu repräsentieren. So I have a question. Ich habe eine Frage. Are you fulfilling your commission? Erfüllst du deinen Auftrag? You know that you have a commission. Du weißt hoffentlich, dass du einen Auftrag hast. Your commission that has been given to you by Jesus, he commissioned you to do something. Dein Auftrag, der dir von Jesus gegeben wurde, er hat dich beauftragt, etwas zu tun. It has nothing to do with your ministry. Und das hat nichts mit deinem Dienst zu tun. It's nothing to do with your church. Es hat nichts mit deiner Gemeinde zu tun. It's nothing to do with your great project that you're building. Es hat nichts mit deinem großen Projekt zu tun, das du aufgebaut hast. It has to do with representing him well. Es hat damit zu tun, ihn gut zu repräsentieren. You know, when Jesus says, I've commissioned them to represent me the same way that you commissioned me to represent you. Als Jesus sagte, ich habe sie beauftragt, mich zu repräsentieren, genauso wie du mich beauftragt hast, dich zu repräsentieren. Wenn ich diesen Vers lese, ist es schwer für mich, meine Emotionen zurückzuhalten. Denn vor ein paar Jahren hat Gott mich mitten in der Nacht aufgeweckt. Und Jesus sagte, meine Kinder repräsentieren mich so. Heavenly, please will you represent me well. Und Jesus sagte, meine Kinder repräsentieren mich so schlecht. Bitte wirst du mich gut repräsentieren? Jesus said that we have a commission and that's to represent him well. Schau, Jesus sagte, wir haben einen Auftrag und dieser ist, ihn gut zu repräsentieren. You know, I was just talking to a gardener right now. Ich habe gerade erst mit unserem Gärtner gesprochen. Because I heard him arrive here about 7:30. Denn ich habe gehört, wie er um 7:30 Uhr hier ankam. So I said, I've got to go down quick and talk to him. Also sagte ich, ich gehe kurz runter und spreche mit ihm. Because if he starts to work right here, it's going to be so much noise in the life. So I asked him to wait until 9 o'clock. Denn wenn er anfängt, direkt unter uns zu arbeiten, wird das so viel Lärm im Live geben. Deshalb bat ich ihn, bis 9 Uhr zu warten. I said, go and do it at the back of the house, not here. Ich sagte, geh hinter das Haus, nicht hier. And you know, he's a Christian. Er ist Christ. He's a very passionate lover of Jesus. Ein sehr leidenschaftlicher Liebhaber Jesu. So we heard, we talked. Wir haben uns also umarmt und miteinander gesprochen. And you know what he said to me? Und weißt du, was er zu mir sagte? Last year in Brazil, with all of this political mess, the Christians have unmasked themselves to show who they really are. Er sagte, im letzten Jahr mit all dem politischen Chaos hier in Brasilien wurden die Christen demaskiert und sie haben gezeigt, wer sie wirklich sind. And he said, they are not followers of Jesus, they're followers of a political system. Und er sagte, sie sind keine Nachfolger Jesus, sie sind Nachfolger eines politischen Systems. And he was so upset, he told me. Und er war so verärgert darüber, das erzählte er mir. Er sagte, und als er so verärgert war, sprach der Herr mit ihm. Und er sagte, schau nur auf mich, schau auf niemand anderes, schau nur auf mich. And he said, Jesus told him that he has to fix his eyes on him only. Und er sagte, dass Jesus ihm gesagt hat, er muss seine Augen nur auf ihn richten. So then he had peace again. Dann hatte er wieder Frieden. So ask yourself a question. Stell dir also diese Frage. As you walk through your day, do you represent Jesus well? Wenn du durch deinen Tag gehst, repräsentierst du Jesus gut? It's your commission. Es ist dein Auftrag. Think of how many people have asked, right? What's my purpose? What's my ministry? Why am I here? Überleg nur, wie viele Menschen gefragt haben, Reinhard, was ist meine Bestimmung? Was ist mein Dienst? Warum bin ich hier? In fact, I got so many hundreds and hundreds and hundreds of questions. Tatsächlich bekam ich so viele Fragen, Hunderte und Aberhunderte. The same. What's my purpose? Immer dieselbe. Was ist meine Bestimmung? Help me find my purpose. Hilf mir, meine Bestimmung zu finden. Give me direction. Gib mir Wegweisung. I had to really watch my heart not to get upset when I heard that question. Ich musste wirklich aufpassen und mein Herz behüten, damit ich nicht sauer wurde, als ich diese Frage hörte. Everybody has one question. What's my purpose? Denn es schien, dass jeder nur eine Frage hatte. Was ist meine Bestimmung? Listen, the moment you're a Christian, I tell you your purpose. Also hör zu, in dem Moment, in dem du Christ wirst, nenne ich dir deine Bestimmung. To represent Jesus well. Jesus gut zu repräsentieren. You really think Jesus is so worried whether you work in a lawyer's office or at a school class or wherever? Denkst du wirklich, dass Jesus sich so viele Sorgen darüber macht, ob du in einer Anwaltskanzlei oder in einer Schulklasse arbeitest oder wo auch immer? These are not our real purposes in life. Das sind nicht unsere wahren Bestimmungen im Leben. Let me explain something. Lass mich dir etwas erklären. Jesus wants you to live to another country. He will speak to you loud and clear. If he doesn't speak, don't worry about it. Wenn Jesus möchte, dass du in einem anderen Land wohnst, wird er klar und deutlich zu dir reden. Wenn er nichts sagt, dann mach dir keine Gedanken darüber. Jesus wants you to work at a certain company or in a certain profession. If he doesn't tell you, don't worry, just choose. Wenn Jesus möchte, dass du in einer bestimmten Firma arbeitest oder in einem bestimmten Beruf, dann sagt er es dir. Und wenn er es dir nicht sagt, dann mach dir keine Sorgen. Wähl einfach aus. Think a thought with me. Denk einmal mit mir. What would happen if every single Christian in the world, was würde passieren, wenn jeder einzelne Christ auf der Welt von heute an would say, I am not ever going to try to figure out my purpose anymore. Sagen würde, ich werde nie wieder versuchen, meine Bestimmung herauszufinden. I'm not gonna worry where I work and what I do. Ich werde mir keine Sorgen mehr machen, wo ich arbeite und was ich tue. I know my purpose. Ich kenne meine Bestimmung. That is to represent represent Jesus the way Jesus represented the Father. Und das ist, Jesus genauso zu repräsentieren, wie Jesus den Vater repräsentiert hat. It doesn't matter where you work and what you do. Es ist plötzlich nicht mehr wichtig, wo du arbeitest und was du tust. Wenn er möchte, dass du Richter bist, wird er es dir sagen. Wenn er es dir nicht sagt, arbeite, wo immer du willst und repräsentiere Jesus gut. Wenn du Hausfrau bist, repräsentiere Jesus gut. Repräsentiere ihn gut, wenn du einkaufen gehst. Repräsentiere ihn gut, wenn du deine Kinder in die Schule bringst. Repräsentiere ihn gut, wenn du in einer Fabrik arbeitest. Das sagte Jesus, dazu hat er Christen beauftragt. So my important commission is to represent Jesus well every place I go and every person I interact. Mein wichtiger Auftrag ist, Jesus gut zu repräsentieren an jedem Ort, an den ich gehe und gegenüber jeder Person, mit der ich interagiere. I understand that Jesus sometimes has special places for special people, yes. Ja, ich verstehe, dass Jesus manchmal besondere Orte für besondere Menschen hat, ja. But then you don't have to seek that. It's come to you. Aber du musst das nicht suchen, es wird zu dir kommen. One day Jesus said to me, go to Brazil. Eines Tages sagte Jesus zu mir, geh nach Brasilien. I wasn't even thinking about that. Ich hatte noch nicht einmal daran gedacht. No, I've lived in Brazil for 9 years. Nun lebe ich seit 9 Jahren in Brasilien. Siehst du, wenn ich mein Hauptaugenmerk darauf gelegt hätte, meine Bestimmung in Brasilien zu finden, I would have never done what I'm doing. Würde ich nie das tun, was ich heute tue. In fact, in the beginning, everybody asked me basically every day. Denn am Anfang hat mich jeder fast jeden Tag gefragt. Reinhard, why did God send you to Brazil? Reinhard, warum hat Gott dich nach Brasilien geschickt? What does God want to do in Brazil? Was möchte Gott in Brasilien tun? You know, I was actually dumbfounded. I was shocked by that question. It didn't fit into how I understand God. Ich war wirklich perplex. Ich war schockiert über diese Frage. Sie passte nicht in die Art, wie ich Gott verstand. I never even asked God that question. Ich habe Gott diese Frage nie gestellt. When he said, go to Brazil, I didn't tell him what for. Als er zu mir sagte, geh nach Brasilien, habe ich nicht gefragt, wozu. I didn't say to do what. Ich fragte nicht, um was zu tun. I already know what to do. Do represent Jesus well. Ich weiß bereits, was ich tun soll. Jesus gut repräsentieren. So whether it's in Brazil, whether it's in Europe, whether it's on the airplane, it doesn't matter. My commission is clear. Ob das in Brasilien ist oder in Europa oder im Flugzeug, das ist egal. Mein Auftrag ist klar. Your commission, my friend, is clear. It's been told by Jesus black and white. Dein Auftrag ist klar, mein Freund. Es wurde uns durch Jesus schwarz auf weiß gesagt. Representing well. Ihn gut zu repräsentieren. So are you going to represent him well today or are you too much worried to find your purpose? Wirst du ihn also heute gut repräsentieren oder machst du dir zu viele Sorgen darüber, deine Bestimmung zu finden? So what would happen if you get up every morning? Was würde passieren, wenn du jeden Morgen aufstehen? Yeah. Good morning, my beautiful Jesus. Und sagen wir das Guten Morgen, mein herrlicher Jesus. Another day together. Ein weiterer Tag gemeinsam. How I praise you that you've given me another wonderful day. Ich preise dich, dass du mir einen weiteren wunderbaren Tag gegeben hast. Thank you for your deep love and compassion for me. Danke für deine tiefe Liebe und Barmherzigkeit für mich. Thank you how you care about me. Danke, wie gut du für mich sorgst. And spend about half an hour just magnifying his beauty. Und dann verbringst du eine halbe Stunde damit, einfach seine Schönheit zu erheben. And after that you say, und danach sagst du, Jesus, can I ask you a favor? Jesus, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Please, together with the Holy Spirit and the Father, bitte, zusammen mit dem Heiligen Geist und dem Vater, könnt ihr drei mir dabei helfen, Jesus heute wirklich, wirklich gut zu repräsentieren? And then you close your eyes, und dann schließt du deine Augen time in quiet meditation, und verbringst Zeit in stiller Meditation. And then think about your day. Und dann denkst du an deinen Tag. Think what you will have to do. Du denkst an das, was du tun musst. Think about your daily routine. Du denkst an deine tägliche Routine. Think what's gotta be done. Du denkst an das, was getan werden muss. And then you in your heart see yourself representing Jesus perfectly in this practical daily situation. Und dann siehst du dich in deinem Herzen, wie du Jesus bei diesen praktischen alltäglichen Situationen perfekt repräsentierst. See? Siehst du? Every Wednesday on our lives, we decided to give you 3 homeworks. Jeden Mittwoch in unserem Live haben wir beschlossen, dir 3 Hausaufgaben zu geben. So today you're not going to give you the 3 at the end. I'm going to give you the first one already now. Und heute gebe ich dir die 3 nicht am Ende. Ich gebe sie dir schon jetzt. So here's your first homework. Hier ist deine erste Hausaufgabe. Every morning when you get up. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, you spend time in quietness of your heart. Verbringst du Zeit in der Stille deines Herzens. Focus on Jesus. Fokussiere dich auf Jesus. Und nachdem du dich mit ihm verbunden hast und ihn gepriesen und ihm gedankt hast, wie wunderbar er ist, you say, Jesus, sagst du, Jesus, today I really need help to represent you well. Heute brauche ich wirklich Hilfe, um dich gut zu repräsentieren. Since this is your commission for me, da dies dein Auftrag für mich ist, it's my goal today. Ist das heute mein Ziel. And then you just close your eyes, und dann schließt du einfach deine Augen und denkst über die Dinge nach, von denen du weißt, dass du sie heute tun musst. Das Haus putzen, cook meal, Essen kochen, work in your store, im Laden arbeiten, work here, work there. Hier und dort arbeiten. And then you think consciously and slowly. Und dann denkst du bewusst und langsam nach. And then you take a piece of paper and pen. Und dann nimmst du ein Blatt Papier und einen Stift and you write down. Und schreibst auf. At this situation today, this is how I will represent Jesus. In dieser Situation werde ich Jesus heute so und so repräsentieren. That's what you do. Das ist das, was du machst. You go through the daily things you have to do today. Und dann gehst du durch die alltäglichen Dinge, die du heute tun musst. And you write down how you will represent Jesus well in that very situation. Und du schreibst auf, wie du Jesus in genau dieser Situation gut repräsentieren wirst. Oh, wir werden die Welt verändern, wenn wir anfangen, so zu leben. Die Menschen um uns herum werden Jesus in uns sehen. That's what Paul meant when he said we are living letters read by all men. Das meinte Paulus, als er sagte, wir sind lebendige Briefe, die von allen Menschen gelesen werden. So, go ahead and do that every day. Also los, mach das jeden Tag. I have commissioned them to represent me just as you commissioned me to represent you. Ich habe sie beauftragt, mich zu repräsentieren, genau wie du mich beauftragt hast, dich zu repräsentieren. And now I dedicate myself to them as a holy sacrifice. Und jetzt weihe ich mich ihnen als ein heiliges Opfer. Oh. That's beautiful, isn't it? Jesus, the sacrifice of the new covenant. Oh, das ist wunderschön, nicht wahr? Jesus, das Opfer des neuen Bundes. No, Jesus uses two words. Aber Jesus benutzt hier ein Wort. So that. Damit. So that are two very serious and very challenging words. Damit ist ein sehr interessantes und herausforderndes Wort. See, if I say to Daniel, wenn ich zu Daniel sage, Daniel, I have decided to hire you. Daniel, ich habe beschlossen, dich anzustellen. So that you will run the school of the prophetic and supernaturally perfectly. Damit du die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen perfekt leitest. That means, das bedeutet, he now lives with the responsibility, the weight on his shoulders, and he's going to make sure the EPS runs well. Er lebt nun mit der Verantwortung, der Last auf seinen Schultern, dass er sicherstellen muss, dass die EPS gut läuft. And it is a weight. Und das ist eine Last. But he carries it very well. Aber er trägt sie sehr gut. He does such an amazing job carrying the responsibility of the school. Er macht das wirklich toll, wie er die Verantwortung der Schule trägt. Now my huge challenge is, nun ist meine riesige Herausforderung, find somebody who can do such a good job with our EPS Europe than he does with EPS Brazil. Jemanden zu finden, der das genauso in unserer EPS Europa macht, wie er es in unserer EPS Brasilien macht. Ich denke, ich muss dich dorthin schicken, um die Person ein paar Wochen lang auszubilden. Bist du bereit, das zu tun? Danke, danke. Er ist ein großartiger junger Mann. Aber ich meine es ernst, ich würde das wirklich tun. Ich habe die Person bereits. Wirklich? In meinem Herzen habe ich die Person bereits ausgewählt. Ja, ja, in meinem Herzen habe ich die Person wirklich, aber Jesus wird alles andere auf die Reihe bringen. So look. Also schau. And now I dedicate myself to them as a holy sacrifice. Und jetzt weihe ich mich ihnen als ein heiliges Opfer. So Jesus talking about his death because the whole thing is just before his death. Jesus spricht über seinen Tod, denn die ganze Sache ist kurz vor seinem Tod. So Jesus talking about him, he giving himself as his holy sacrifice so that the new covenant can happen to the disciples. Jesus spricht davon, dass er sich als dieses heilige Opfer gibt, damit der neue Bund für die Jünger geschehen kann. And then he said so that. Und dann sagt er damit. So that what? Damit was? So that they can have every blessing in Jesus Christ. Damit sie jede Segnung in Jesus Christus haben können. So that they can have financial provision, never worry about. Damit sie finanzielle Versorgung haben und sich nie wieder Sorgen darüber machen. So they can have healing in my stripes. Damit sie Heilung in meinen Striemen haben können. They can have victory and success always. Damit sie immer Sieg und Erfolg haben können. No. Nein. That's the side effect. Das ist der Nebeneffekt. You know, there are natural side effects that come with living in the new covenant. Weißt du, es gibt natürliche Nebeneffekte, die entstehen, wenn man im neuen Bund lebt. Look after the word, so that what Jesus said, very sobering. Schau, was Jesus nach dem Wort damit sagt, sehr ernüchternd. So that they will live as fully dedicated to God. Beautiful. And be made holy by your truth. Damit sie vollkommen hingegeben an Gott leben werden und heilig gemacht sind durch deine Wahrheit. You know, the moment I read this verse, I cannot help immediately thinking about 2 Corinthians 5, verse 15. In dem Moment, als ich diesen Vers las, kann ich nicht anders, als sofort an den Vers in 2. Korinther 5, 15 zu denken. Jesus died for all. Jesus starb für alle. So that. Damit. Another so that. Ein anderes damit. So that those who now live, damit die, welche leben, no longer live for themselves, nicht mehr für sich selbst leben, but live for him who gave himself for them, sondern für den, der sich für sie gegeben hat. So look, also schau. The sacrifice of Jesus for you was not for you to have a happy, worry-free life. The sacrifice of Jesus, it was not. Das Opfer von Jesus für dich dient nicht dazu, dass du ein glückliches, sorgenfreies Leben hast. Stop fooling yourself to think if you pursue the blessings of the new covenant, you will be a fulfilled person. Hör auf, dich selbst zu täuschen, indem du denkst, wenn du nach den Segnungen des neuen Bundes strebst, wirst du ein erfüllter Mensch. Pursue the blessings of the new covenant, you're going to be a happy person. Oh, okay, fulfilled. Also wenn du die Segnungen des neuen Bundes verfolgst, wirst du ein erfüllter Mensch sein. You will never be one. Du wirst das nie sein. Yes, everything the new covenant brought, it belongs to you. Ja, alles, was der neue Bund brachte, gehört dir. You don't have to pursue them, it belongs to you. Du musst nicht danach streben, es gehört dir. Look, so that they will live as fully dedicated to God. Schau, damit sie vollkommen hingegeben an Gott leben werden. Once you understand that the new covenant is all about me totally surrendered to Jesus. Wenn du einmal verstehst, dass es beim neuen Bund nur darum geht, dass ich mich ganz Jesus hingebe. And through that all of these things belong to me. Und dadurch gehören all diese Dinge mir. So what we need to desire is to live a life surrendered and dedicated to Jesus. Wonach wir also streben müssen, ist ein hingegebenes und geweihtes Leben an Jesus zu führen. Then everything else will be so normally, naturally part of your life. Dann wird alles andere so normal Teil unseres Lebens sein. It has to grieve the heart of God. Es muss das Herz Gottes betrüben. When he paid such a high price that we could be intimate with God. Wenn er so einen hohen Preis bezahlt hat, damit wir intim mit Gott sein können. The only thing we do is get the side effects of the high price that he paid for. Und das Einzige, was wir tun, ist die Nebeneffekte des hohen Preises, den er bezahlt hat, zu nehmen. My friend, stuff has zero value. Mein Freund, Dinge haben keinerlei Wert. What are you going to take to heaven? Was nimmst du in den Himmel mit? All of the gold that you have, even if you're the richest man in the world, are not enough to fill one pothole in the streets in heaven. All das Gold, das du hast, selbst wenn du der reichste Mann auf Erden bist, ist nicht genug, um ein Schlagloch auf den Straßen im Himmel zu füllen. Why do we think that these things have value? Warum denken wir, dass diese Dinge Wert haben? Die Menschen, die sich Gott ganz geweiht haben, können diese Dinge wirklich genießen. Ich habe das gelernt. Du kannst alles genießen, was Gott dir gibt. Aber du brauchst nichts, denn das ist nicht dein Fokus. Dein Fokus ist, dass du verstehst, dass Jesus sich deshalb als lebendiges Opfer gab, damit ich nun vollkommen hingegeben an Gott lebe. Und dann werde ich heilig gemacht durch seine Wahrheit. Und was ist seine Wahrheit? Jesus said, I am the truth. Jesus sagte, ich bin die Wahrheit. So it's Jesus who is my sanctification. It's Jesus who is my holiness. Das heißt, Jesus ist meine Heiligung. Jesus ist meine Heiligkeit. See, I'm not gonna be made holy by my effort, my work, my strive. Ich werde nicht heilig gemacht durch meine Anstrengung, mein Tun, meine Bemühungen. By fasting, by praying, by doing one more thing. Durch Fasten, durch Beten, wir tun eine weitere Sache. No, I'm made holy by Jesus himself. That's his job in my life. Nein, ich werde heilig gemacht durch Jesus selbst. Das ist seine Aufgabe in meinem Leben. All Reinhard, that's easy. Oh, Reinhard, das ist leicht. So I can live my life however I want to, because Jesus has to make me holy. Also kann ich mein Leben führen, wie ich will, denn Jesus muss mich heilig machen. So if I don't live a holy life, it's Jesus' fault. Wenn ich also kein heiliges Leben führe, ist es der Fehler von Jesus. Because he didn't make me holy in the last 30 years. Denn er hat mich nicht heilig gemacht in den letzten 30 Jahren. Well, you know why? Weißt du, warum nicht? Because Jesus doesn't force his sanctification on you. Weil Jesus dir seine Heiligung nicht aufzwingt. He invites you into it. Er lädt dich dazu ein. So those who are dedicated to God and surrendered to Jesus, they will live holy life. Diejenigen, die sich Gott weihen und hingegeben an Jesus leben, werden ein heiliges Leben führen. Not out of their own effort and their hard work to try to be good Christians. Nicht durch deine eigene Bemühung und die harte Arbeit, durch die du versuchst, ein guter Christ zu sein. But because out of what Jesus has done in your life. Sondern durch das, was Jesus in deinem Leben getan hat. But you have to surrender to him and to his work of sanctification in your life. Aber du musst dich ihm und seinem Werk der Heiligung in deinem Leben hingeben. Heiligung ist nicht das, was du tust oder nicht tust. Heiligung ist, wie du dich dem hingibst, was Jesus in dir tut. Lass mich das noch einmal sagen. Heiligung ist nicht das, was du tust oder nicht tust. Heiligung ist, wie du dich dem hingibst, was Jesus in dir tut. That's true sanctification. Das ist wahre Heiligung. Guys, thank you for being kind and supporting us with badges. Hey Leute, danke, dass ihr so nett seid und uns mit Badges unterstützt. Now let's see what Jesus continues to say. Okay, schauen wir, was Jesus weiter sagt. And I asked, when I meditated on this morning, I really loved it. Als ich heute Morgen darüber meditiert habe, liebte ich das so wirklich sehr. So wunderschön. And I ask not only for these disciples, but also for all those who will one day believe in me through the message. Und ich bitte nicht nur für diese Jünger, sondern für all jene, die eines Tages an mich glauben werden durch ihre Botschaft. 2000 years ago, Jesus was praying for me. Vor 2000 Jahren betete Jesus für mich. Ist das nicht wunderschön? Und er betete für dich. Schau, er sagte, ich bete nicht nur für sie, sondern für jeden, der an das Evangelium glauben wird. How kind of Jesus. Wie lieb von Jesus, dass er für mich vor so langer Zeit gebetet hat. Ich war viele Generationen davon weg, geboren zu werden. Was zeigt uns das? Dass Jesus dich in seinem Herzen trug, bevor du überhaupt geboren wurdest. Bevor deine Eltern jemals zusammenkamen, hatte Jesus dich bereits in seinem Herz. Er wartete darauf, dass du auf sein Evangelium reagierst. Aber er brachte dich bereits vor den Thron des Vaters. Wenn du nur verstehen würdest, dass du schon immer im Herzen Jesu bist, würden wir uns keine Sorgen machen, was die Welt und Menschen und Umstände uns antun. Verbringe ein bisschen mehr Zeit, um darüber zu meditieren, wie tief du von Jesus geliebt bist. So here's my second homework for you. Hier ist meine zweite Hausaufgabe für dich. My second homework is every single morning. Meine zweite Hausaufgabe ist jeden Morgen. You spend a little time. Verbringst du ein bisschen Zeit, doing nothing but telling Jesus thank you for how deeply he loves you. In der du nichts anderes tust, als Jesus zu danken, wie tief er dich liebt. And then you ask the Holy Spirit to reveal to you. Und dann bittest du den Heiligen Geist, dir zu offenbaren, ways in he actually has loved you. Wege, wie er dich geliebt hat. Maybe you have not yet perceived. Die du bisher vielleicht noch nicht erkannt hast. And then you write them down too. Und dann schreibst du sie ebenfalls auf. Maybe the Holy Spirit will say to you, he's chosen you before the foundation of the world. So you write it down. Vielleicht wird der Heilige Geist zu dir sagen, dass er dich vor Grundlegung der Erde erwählt hat. Dann schreibe dies auf. Maybe he will tell you where others rejected you, he accepted you. Vielleicht sagt er dir, wo andere dich abgelehnt haben, hat er dich angenommen. So you do this homework. Mach diese Hausaufgabe. Stop telling him how much you love him. Hör auf, ihm zu sagen, wie sehr du ihn liebst. You can do that at other occasions. Du kannst das bei anderer Gelegenheit tun. But at your homework in the morning, you stop doing that. Doch bei deiner Hausaufgabe am Morgen hörst du damit auf. So, only thank him for how much he loves and accepts you. Du dankst ihm nur, wie sehr er dich liebt und annimmt. Jesus, thank you that I was in your heart so long ago. Jesus, danke, dass ich schon so lange in deinem Herzen war. Jesus, thank you that you are so kind to me. Jesus, danke, dass du so lieb zu mir bist. Jesus, thank you that you've never been unfaithful, even though I was so many times. Jesus, danke, dass du nie untreu warst, auch wenn ich es so oft war. Jesus, thank you that when I mess up, you don't mess up. Danke, Jesus, wenn ich es vermassle, vermasselst du es nicht. How deep your love for me. Wie tief ist deine Liebe für mich? Und dann sagst du, Heiliger Geist, zeig mir, auf wie viele Arten du mich liebst, die ich noch gar nicht erkannt habe. Und die Gedanken, die dann zu dir kommen, schreibst du auf. Put them in your pocket. Steck sie in deine Tasche. Throughout the day when you have a little break, und während des Tages, wenn du eine kleine Pause machst, wenn du normalerweise mit deinem Handy rummachst und schaust, was im Internet los ist, now reach into the other pocket and grab the paper. Greifst du nun in deine Tasche und holst den Zettel raus. And there you read and say, thank you, Jesus, that you love me like this. Thank you, Jesus, you love me like this. Thank you, Jesus, you love me like this. Und dann liest du und sagst, danke, Jesus, dass du mich auf diese Weise liebst. Danke, Jesus, dass du mich auf diese Weise liebst. Danke, Jesus, dass du mich auf diese Weise liebst. Much better than figuring out what's the latest thing on Instagram or Facebook. Das wird für dich viel besser sein, als herauszufinden, was das Neueste auf Instagram oder Facebook ist. Reinhard, what is if the Holy Spirit doesn't tell me anything? Aber Reinhard, was ist, wenn der Heilige Geist mir nichts well, sagt? Then you can write down, thank you, Jesus, you love me for dying for me. That's very clear. Tja, dann kannst du schreiben, danke, Jesus, du liebst mich, du bist für mich gestorben. Das ist völlig klar für mich. Thank you, Jesus, that your love doesn't depend on me, it depends on you. Danke, Jesus, dass deine Liebe nicht von mir abhängt, sie hängt von dir ab. But the Holy Spirit will tell you plenty of things. You just have to learn to listen. Aber der Heilige Geist wird dir genug Dinge sagen. Du musst einfach lernen, zuzuhören. So Jesus prayed for us right there about 2000 years ago. That's so beautiful. Jesus betet hier also bereits für uns vor 2000 Jahren. Das ist so wunderschön. But look what he prayed. Aber schau, was er betet. That's a sad thing. Das ist traurig. Very sad. Sehr traurig. Because this is something that basically has been ignored by the people he prayed for. Denn das ist etwas, was von den Menschen, für die er betete, eigentlich total ignoriert wurde. Father, here's what he said. He says, I pray for them all to be joined together as one, even as you and I, Father, are joined together as one. Hier ist, was er sagte. Er sagte, ich bete für sie alle, dass sie miteinander verbunden sind zu einem. Genauso wie du und ich, Vater, miteinander verbunden sind zu einem. Ich bete, dass sie eins werden mit uns. So that the world will recognize that you sent me. Damit die Welt erkennen wird, dass du mich gesandt hast. So, what was Jesus saying here? Was sagte Jesus hier? Jesus was saying, it is my desire, Father. Jesus sagte, es ist meine Sehnsucht, Vater. That every single person who will be a Christian one day, dass jede einzelne Person, die eines Tages Christ sein wird, will be completely united with you, Father, and me. Vollkommen vereint sein wird mit dir, Vater, und mit mir. I want them to live in unity with Father and Jesus. Ich möchte, dass sie in Einheit mit dem Vater und mit Jesus leben. And then I want them to live in the same unity with one another. Und dann möchte ich, dass sie in derselben Einheit miteinander leben. Schau. Die Kirche ist heute nicht eins. Die Kirche ist vollkommen gespalten. Es ist egal, in welchen Teil der Welt du gehst. Die Kirche ist überall gespalten. Es gibt ein paar tausend Denominationen. Wie kann das sein, wenn wir eins sein sollen? You know, I did some research once. There are thousands of denominations. Ich habe einmal nachgeforscht. Es gibt wirklich tausende christliche Denominationen. So why is it so hard for Christians to be one? Warum ist es so schwer für Christen eins zu sein? I tell you why. Ich sage dir warum. Because Jesus was very clear. The only way unity can work among Christians. Denn Jesus war sehr klar. Der einzige Weg, wie Einheit unter Christen funktionieren kann, ist. If we are united. Completely and intimately with Jesus and the Father. Wenn wir vollkommen und intim mit Jesus und dem Vater verbunden sind. So we are united by doctrine. Doch wir sind verbunden durch Lehre. United by vision. Wir sind verbunden durch Vision. United by liturgy. Wir sind verbunden durch Liturgie. We are united by believing everything that a big guy has told us. Wir sind verbunden, weil wir alles glauben, was ein großer Mensch uns gesagt hat. We are united by everybody believing the same thing. Wir sind verbunden mit allen, die dieselben Dinge glauben. Wake up. Wach auf! The truth is, Christians will never believe the same thing about many parts of the Bible, and I don't believe they have to. Die Wahrheit ist, Christen werden nie dieselben Dinge glauben über viele Teile der Bibel, und ich glaube nicht, dass sie das müssen. Sie müssen das nicht. Hier ist, worin wir übereinstimmen müssen. Dass es nur um Jesus geht. Darin müssen wir übereinstimmen. Es geht nur um Jesus, es geht nur um den Vater, und wir sind vollkommen eins, weil wir ihnen folgen. Hört zu, Leute. Ich als der Gründer der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen, der alle Lehrmaterialien geschrieben hat, außer von dem Teil, den Debbie lehrt. Seid ihr bereit für einen Schock? Daniel, der Direktor der Schule ist, ich erwarte noch nicht einmal, dass er mit allem übereinstimmt, was ich lehre. Er muss nicht übereinstimmen. Und er hat die Freiheit, das vor allen Studenten zu sagen. Er könnte sagen, das lernt Reinhard so, aber ich sehe es eigentlich anders. Fragt mich, ob ich ein Problem damit hätte. Natürlich nicht. Fragt mich, ob das unsere Einheit stören würde. Würde das unsere Einheit stören, Daniel? Nein, selbstverständlich nicht. Weißt du warum? Weil wir eins sind, weil wir vereint sind in Jesus und im Vater. Und das war das Herz von Jesus, genau in diesem Moment. Er wollte, dass sie so sehr miteinander verbunden sind, wie Jesus und der Vater miteinander verbunden sind. Jesus und der Vater waren eins miteinander in Ehre und Liebe. Es war ganz einfach. Selbst im Garten Gethsemane sagte Jesus, hey, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und es gab keine donnernde Stimme vom Himmel, die ihn tadelte. Wie wagst du es, so einen Gedanken in deinem Herzen zuzulassen, Jesus? Natürlich nicht. You know, and we have to understand that as long as we make anything our unity except Jesus and the Father, we will never fulfill what Jesus prayed. Wir müssen verstehen, solange wir irgendetwas zum Grund unserer Einheit außer Jesus und den Vater machen, werden wir nie erfüllen, was Jesus betete. So that's why I refuse to be divided on the altar of doctrine or whatever. Deshalb weigere ich mich, getrennt zu werden auf dem Altar von Lehren oder sonst etwas. It is contrary to the very heart of Jesus that wants us to be one out of love. Es ist konträr zu dem, dass Jesus wollte, dass wir eins sind aus Liebe heraus. But then look, he says this. Aber schau, dann sagt er dies. I pray for them to become one with us so that the world will recognize that you've sent me. Ich bete, dass sie eins werden mit uns, damit die Welt erkennen wird, dass du mich gesandt hast. This is a very scary thought. Das ist ein sehr erschreckender Gedanke. I tell you why this is a scary thought. Ich sage dir, warum das ein erschreckender Gedanke ist. Because what Jesus is saying is, unless the Christians walk in unity, the world will not recognize that Jesus has been sent as the true answer to this problem. Denn was Jesus sagt ist, wenn Christen nicht in Einheit leben, wird die Welt nicht erkennen, dass Jesus als die wahre Antwort für dieses Problem gesandt wurde. Remember, there's another, so that. Beachte, hier ist ein weiteres damit. So that the world will recognize. Damit die Welt erkennen wird. How is the world going to recognize Jesus if the world doesn't recognize Jesus through us and our love and care for one another? Wie soll diese Welt Jesus erkennen, wenn die Welt Jesus nicht an uns durch unsere Liebe und Fürsorge füreinander erkennt? So think about it. Denk darüber nach. So if you truly want the world to find Jesus, stop living your individual life that is more important than living love and honor with your brothers and sisters. Wenn du also wirklich möchtest, dass die Welt Jesus findet, dann hör auf, dein eigenes Leben zu leben, das wichtiger ist, als in Liebe und Ehre mit deinen Brüdern und Schwestern zu leben. Did Jesus not say? Sagte Jesus nicht? Daran wird die ganze Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid an der Liebe, die ihr füreinander habt. We have to always ask ourselves, wir müssen uns also immer fragen, auf welcher Grundlage haben wir Einheit mit unseren Brüdern und Schwestern? You know, for me, this is, maybe it's my perception. Vielleicht ist das meine Wahrnehmung. I mean, it is my perception, but maybe my perception is not really real. Natürlich ist es meine Wahrnehmung, aber vielleicht stimmt meine Wahrnehmung nicht wirklich. But it is my perception. Aber es ist meine Wahrnehmung. My perception, I think, possibly the greatest expression of this true unity that Jesus speaks about. In meiner Wahrnehmung ist wahrscheinlich der größte Ausdruck dieser wahren Einheit, von der Jesus hier spricht, that I've experienced here on this earth. Die ich hier auf der Erde erlebt habe, is possibly at a school of the prophetic and supernatural. Vielleicht unsere Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. And I tell you why. Und ich sage dir warum. The background of people that meet together is ridiculous. Der Hintergrund der Leute, die sich hier treffen, ist verrückt. I mean, we're gonna go again on Friday, our new school starts. Wir werden am Freitag wieder mit einer Schule beginnen. Gonna be 47 students, I think. Es werden 47 Studenten sein. Then another whatever, 6 or 7 or 8 staff. Und dann noch 6, 7 or 8 Mitarbeiter. So about 55 people in one room for 3 intense days. Es sind also 55 Menschen, 3 intensive Tage lang in einem Raum. I tell you, every single school without the exception. Ich sage dir, bei jeder einzelnen Schule, ohne Ausnahme, the very first weekend, there is a unity that is shocking. Gibt es schon am allerersten Wochenende eine Einheit, die schockierend ist. Would you agree? Stimmst du zu? Ja. People don't want to go home. Die Leute wollen nicht heimgehen. People who have backgrounds that wouldn't even talk to each other are now loving one another. Menschen, die aufgrund ihres Hintergrunds nicht einmal miteinander sprechen würden, lieben einander nun. You know, we have people from, who have weird beliefs. Wir haben Menschen dabei, die merkwürdige Überzeugungen haben. People who are ridiculously religious. Menschen, die extrem religiös sind. Wenn man diese Menschen zusammenbringt, sollten sie nicht die geringste Einheit haben. And yet there is such an incredible presence of Jesus and the Father and the Holy Spirit. Und dennoch ist dort so eine erstaunliche Gegenwart von Jesus und dem Vater und dem Heiligen Geist. You know, many times when I saw our students, I think about this prayer of Jesus. Viele Male, wenn ich unsere Studenten sah, dachte ich an dieses Gebot von Jesus. How they are one. Wie sie eins sind. And this is the desire of our beloved Jesus. Und das ist die Sehnsucht unseres geliebten Jesus. So through this, the world is going to see that Jesus is real. Denn dadurch wird die Welt sehen, dass Jesus real ist. Look what he says then. Schau, was er dann sagt. I don't know if you can catch this, but I'm gonna help you, hopefully. Ich weiß nicht, ob ihr das ergreifen könnt, aber ich werde euch helfen, hoffentlich. For the glory that you have given me, I have given them. Denn die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. So that they will be joined together as one. Damit sie miteinander verbunden werden als eins. And experience the same unity that we enjoy. Und dieselbe Einheit erleben, die wir genießen. So, Jesus says, Jesus sagt, that he already has given his disciples his glory. Dass er seinen Jüngern seine Herrlichkeit bereits gegeben hat. So, what is his glory? Was ist seine Herrlichkeit? His glory is expressed in Exodus chapter 32 and 33. Seine Herrlichkeit kommt zum Ausdruck in 2. Mose 32, 33, 34. It's expressed through God's incredible goodness. Sie kommt zum Ausdruck durch Gottes unbegreifliche Güte. Wherever Jesus walked, he spread the goodness of God. Wo immer Jesus hinging, verbreitete er die Güte Gottes. So the glory the Father has given to Jesus is to show his goodness to this world. So the glory, the glory, because he said the same glory that you have given me. Das heißt, die Herrlichkeit des Vaters wurde Jesus gegeben, um dieser Welt seine Güte zu zeigen. Everywhere Jesus walked, he did what? Überall, wo Jesus hinging, tat er was? He showed how good God is. Er demonstrierte, wie gut Gott ist. Healed the sick. Er heilte die Kranken. He didn't judge the guilty. Er verurteilte die Schuldigen nicht. was more concerned about healing people than keeping the law of the Sabbath. Er war mehr daran interessiert, Menschen zu heilen, als das Gesetz des Sabbats zu halten. Didn't allow the adulterous woman to be stoned. Er erlaubte nicht, dass die Ehebrecherin gesteinigt wurde. Wherever Jesus walked, he showed the goodness of God. Wo immer Jesus hinging, zeigte er die Güte Gottes. Because the glory of God is his goodness. Denn die Herrlichkeit Gottes ist seine Güte. And now Jesus said, hey, I've given them that same glory. Und nun sagte Jesus, ich habe ihnen dieselbe Herrlichkeit gegeben. So that they will be joined together as one and experience the same unity we enjoy. Damit sie miteinander verbunden werden als eins und dieselbe Einheit erleben, die wir genießen. So if you focus on you have to have unity, brother. Wenn du dich also darauf fokussierst, du musst Einheit haben, Bruder, you never have unity. Dann wirst du niemals Einheit haben. You have to belong to our vision. Du musst unserer Vision zustimmen. You have never have unity. Du wirst nie Einheit haben. Because the truth is, we all have revelation in different parts. Denn die Wahrheit ist, wir alle haben Offenbarungen in verschiedenen Teilen. The truth is, I understand things today I didn't understand 5 years ago. Die Wahrheit ist, ich verstehe heute Dinge, die ich vor 5 Jahren nicht verstanden habe. It's the truth. Das ist die Wahrheit. But I understand that God is good, he's only good, and that's what I need to spread. Aber ich verstehe, dass Gott gut ist und nur gut, und das muss ich verbreiten. So if we all put our focus on the goodness of God, that's how we can walk in unity. Wenn wir also alle unseren Fokus auf die Güte Gottes legen, dann können wir in Einheit leben. So what will happen if every Christian decides, when I come together with my brothers and sisters, we're only talking about a good God. Was würde passieren, wenn jeder Christ beschließen würde, wenn ich mit meinen Brüdern und Schwestern zusammenkomme, sprechen wir nur davon, wie gut Gott ist? What have we done? Was haben wir getan? We've come together and we've talked how bad we all are. Wir kommen zusammen und sprechen darüber, wie schlecht wir alle sind. Hast du gehört, was er getan hat? Did you see that? Hast du das gesehen? Did you see what he posted on the internet? Hast du gesehen, was er im Internet gepostet hat? He calls himself a Christian. Look what he did. Er nennt sich Christ und schau, was er getan hat. Think about it. Denk darüber nach. If we were talking about the goodness of God instead of the badness of our brothers and sisters, we would walk in unity. Wenn wir über die Güte Gottes anstatt über die Schlechtheit unserer Brüder und Schwestern reden würden, würden wir in Einheit leben. That's what Jesus is saying right here. Das hat Jesus hier gesagt. He says, Father, I've already given them the goodness of God, so that they can now walk together in unity. Er sagt, Vater, ich habe ihnen bereits die Güte Gottes gegeben, damit sie nun gemeinsam in Einheit leben können. So look, also schau. He lives fully in us, he told us. That's the next verse. Er lebt vollkommen in uns, sagt er uns. Das ist der nächste Vers. You live fully in me and now I live fully in them. Du lebst vollkommen in mir und jetzt lebe ich vollkommen in ihnen. And again, so that they will experience perfect unity. Und noch einmal, damit sie perfekte Einheit erleben werden. So, look. Also schau. Here's your third homework. Hier ist deine dritte Hausaufgabe. You're going to quiet your heart. Du wirst dein Herz zur Ruhe bringen. And you say, und du sagst, Holy Spirit, please help me. Heiliger Geist, bitte hilf mir. Help me to find out where I've seen the badness of my brother instead of the goodness of God. Hilf mir herauszufinden, wo ich die Schlechtheit meines Bruders gesehen habe, anstatt die Güte Gottes. Show me. Zeig es mir. Show me where my focus has been on the mistake of my Christian brother, rather than on he is a new creation in Christ Jesus. Zeig mir, wo mein Fokus auf dem Fehler meines christlichen Bruders liegt, anstatt darauf, dass es eine neue Schöpfung in Christus Jesus ist. Every person where I've been criticizing them, and focusing on their weakness and their mistakes. Zeig mir jede Person, die ich kritisiere und bei der ich mich auf ihre Schwächen und Fehler fokussiere. And then you quiet your heart. Und dann bringst du dein Herz zur Ruhe. Take your paper and pen and write it down. Und du nimmst Papier und Stift und schreibst es auf. Some of you have to write down your marriage partner. Einige von euch müssen ihren Ehepartner aufschreiben. So many married couples that focus on the mistake or the weakness of their partner. So viele verheiratete Paare fokussieren sich auf die Fehler und Schwächen ihres Partners. Und dennoch versuchen sie, Einheit in ihrer Ehe zu haben. Wie? Jesus said unity comes by understanding that all of us have been given his glory. Jesus sagte, Einheit kommt, wenn wir verstehen, dass wir alle seine Herrlichkeit erhalten haben. When you write these people down that Jesus shows you, wenn du diese Personen aufschreibst, die Jesus dir zeigt, then you pray a prayer of true repentance. Dann betest du ein Gebet der echten Buße. You say, Father, I'm really sorry. Du sagst, Vater, es tut mir wirklich leid. I'm sorry, I don't want to do this anymore. Es tut mir leid, ich will das nicht mehr machen. Thank you for your forgiveness. Danke für deine Vergebung. I confess my sin. Ich bekenne meine Sünde. And then you write down. Und dann schreibst du auf. Next to that very name. Direkt neben diesem Namen. She is a new creation in Christ Jesus. Sie ist eine neue Schöpfung in Christus Jesus. She is accepted in the beloved. Sie ist angenommen in dem Geliebten. She is perfect in Christ Jesus. Sie ist perfekt in Jesus Christus. And then you start to see them with the glory of God upon their life. Und dann beginnst du sie mit der Herrlichkeit Gottes auf ihrem Leben zu sehen. Guys, listen. Leute, hört zu. Our words have so much power. Unsere Worte haben so viel Macht. I really do believe that we've destroyed a lot of unity by our own words. Ich glaube wirklich, dass wir sehr viel Einheit durch unsere eigenen Worte zerstört haben. You know, I believe the Lord showed me something and I'm going to share it here, although I still have to think about it. Ich glaube, der Herr hat mir etwas gezeigt und ich werde es hier weitergeben, obwohl ich muss erst noch darüber nachdenken. Because it's only been the last few days. Denn es war erst vor ein paar Tagen. I'm doing a lot of study about this. Deshalb studiere ich das jetzt sehr intensiv. But I believe a lot of us have created the world we live in and don't like by our words. Aber ich glaube, dass viele von uns die Welt, in der wir leben und die wir nicht mögen, selbst geschaffen haben durch unsere Worte. We have used our creative words to talk things about us that are not the glory of God. Wir haben unsere kreativen Worte benutzt, um Dinge über uns zu sagen, die nicht die Herrlichkeit Gottes sind. I'm such a failure. Ich bin so ein Versager. Or I'll never be able to do this. Oder ich werde nie fähig sein, das zu tun. I'm older, therefore I'm getting slower and weaker. Ich werde älter, deshalb werde ich langsamer und schwächer. We've created a world that we decided to release words to create with. Dadurch haben wir eine Welt geschaffen, in der wir beschlossen haben, Worte auszusprechen, die erschaffen. We've also done that to other people. Und wir haben das auch anderen Menschen angetan. We've declared the natural things that we see in the lives of the people and not the glory of God that is already given to them by Jesus. Wir haben die natürlichen Dinge verkündet, die wir im Leben der Menschen sehen und nicht die Herrlichkeit Gottes, die ihnen bereits gegeben wurde durch Jesus. So then you start to declare the glory of God over your brothers and sisters. Also fängst du an, die Herrlichkeit Gottes über deinen Brüdern und Schwestern auszusprechen. Und du wirst überrascht sein, wie sie sich verändern. Denn plötzlich setzen deine Worte die Kraft frei, durch die viele von diesen Menschen aus ihrem Gefängnis herauskommen können. Ich habe euch also drei Hausaufgaben gegeben. Und ich habe euch ein paar herrliche, wunderschöne, wertvolle Schätze aus dem Wort Gottes gegeben. Thank you. Leute, danke. Gracie is coming back home tonight. She's in the Northeast. Gracie kommt heute Abend zurück. Sie ist im Nordosten. So I ask her, are you sure you can do a prophetic life tomorrow? Deshalb fragte ich sie, bist du sicher, dass du morgen ein prophetisches Live machen kannst? She's been traveling for a week to be in our kids project. Sie ist eine Woche lang gereist, um in unseren Kinderprojekten zu sein. But Gracie said she is excited to be back here with us tomorrow. Aber Gracie sagte, sie ist begeistert, morgen wieder hier mit uns zu sein. So tomorrow morning, 8 o'clock, Gracie and me will do a life of prophecies and healing. Also morgen 12 Uhr werden Gracie und ich ein Live mit Prophetien und Heilungen machen. I will see you all tomorrow at 8 o'clock. Danke und ich sehe euch alle morgen um 12 Uhr. Stay close to Jesus. Bleibt nah an Jesus. See you guys. Wir sehen uns, Leute.